SWR 2 Hörspiel. Don Quixote von der Mancha. Hörspiel in drei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Miguel de Cervantes Saavedra. Aus dem Spanischen von Susanne Lange. Hörspielbearbeitung Katrin Sipse. Teil 2. Von den Abenteuern des geistvollen Hidalgos in der Sierra Morena und anderswo. En fe del buen acogimiento y honra que hace vuestra excelencia toda suerte de libros dem Herzog von Béjar, der Freundlichkeit und Ehre vertrauend, die euer Exzellenz allen Arten von Büchern erweist als der edle Fürst, der so wohlwollend die schönen Künste fördert, bitte ich inständig den geistvollen Hidalgo Don Quixote von der Mancha gnädig in eure Obhut zu nehmen, denn mag er auch des reichen... Seligste, glücklichste aller Zeiten, da sich der kühnste aller Ritter, Don Quixote von der Mancha, in die Welt begab, denn durch seinen rühmenswerten Entschluss, den fast verblichenen Orden der fahrenden Ritterschaft wieder in die Welt zu bringen und zu neuem Leben zu erwecken, dürfen wir uns in unserer heutigen Zeit, die fröhliche Zerstreuung allzu nötig hat, nun der Anmut einer wahren Historie erfreuen. Miguel de Cervantes Saavedra. Den zweiteiligen Roman schrieb Cervantes. Er erschien mit durchschlagendem Erfolg 1605 und 1615. Doch die darin beschriebenen wirklichen Ereignisse hat der arabische Chronist Sidi Amete Belengeli protokolliert. Von den erlesenen Meisterstücken, die Don Quixote als Liebender in der Sierra Morena vollbrachte, nebst anderen Berichtenswerten in dieser trefflichen Geschichte. An einem Ort in der Mancha lebte vor nicht langer Zeit ein Edelmann, ein Hidalgo, mehr arm als reich und an die 50 Jahre alt, der vom Lesen ungezählter Ritterromane so verrückt geworden war, dass er Haus und Hof verließ, um fortan als fahrender Ritter sein Glück in der Welt zu suchen und Abenteuer ohnegleichen zu erleben, zu Ehre und Ruhm der Dame seines Herzens, Dulcinea von Toboso. Sagt, Herr Pfarrer, kommt da drüben nicht Sancho Panza angeritten, der mit seinem Herrn als Knappe losgezogen ist? Genau der, Meister Nicolas. Und der Schindgaul, auf dem er sitzt, ist der Rosinante von unserem Don Quixote. Sancho Panza, mein Freund, wo ist dein Herr geblieben? Der ist irgendwo mit irgendwas beschäftigt, das von höchster Wichtigkeit ist und das ich nicht verraten darf. So habe ich es bei meinem Augenlicht geschworen. Nichts da, Sancho Panza. Beschaff uns ohne Ausflüchte den Herrn zum Gaul, sonst kannst du was erleben. Mir zu drohen, dazu besteht kein Grund. So einer bin ich nicht, der raubt und tötet. Mein Gebieter verübt gerade nach Herzenslust Tollheiten tief in den Bergen der Sierra Morena. Und ohne Atem zu holen, berichtete Sancho Panza dem Pfarrer und Meister Nicolas dem Barbier vom Zustand seines Herrn, was für Abenteuer ihnen begegnet seien und dass er den Brief an die Herrin Dulcinea von Toboso bei sich trage. An wen? Dulcinea von Toboso. Das ist eine Bauernmagd, in die sich mein Herr bis über die Helmbänder verliebt hat, auch wenn er sie gar nicht kennt. Zeig mir den Brief. Ich bitte dich. Ja, zeigen kann ich ihn nicht. Ich hab ihn im Kopf. Ja, dann sag ihn auf. Moment, also am Anfang hieß es, verbrauchte und freizügliche Herrin mein. Doch wohl eher erlauchte und vorzügliche Herrin mein. Genau. Und erinnere ich mich recht, ging es, wenn ich mich recht erinnere, so weiter. Der von schwerer Gicht verknorrte und vom Schlaf verschmähte, küsst euer Gnaden die Hände, hartherzige Feindin der Schönheit. Und dann war da noch irgendwas von Wohl und Wehe, das er ihr schickt. Und so hat er sich immer weiter verklärt, bis er geendet hat mit der Eure bis in den Tod. Der Ritter von der traurigen Gestalt. Ein wahrhaft vortrefflicher Brief, den du daher sagst, Sancho. Nicht wahr? Ja. Und sobald ich frohe Kunde von der Doña Dulcinea gebracht habe, machen wir uns wieder auf den Weg. Und mein Herr wird Kaiser. Oder wenigstens König, was ein Kinderspiel ist bei seiner Tapferkeit und der Kraft seines starken Armes. Und ich werde Gouvernator. Ich sehe, du bist ein verständiger Kopf, Sancho. Doch vor dem Königssein müssen wir uns auf den Weg in die Sierra Morena machen und deinen Herrn von seiner unnützen Bußübung befreien. Den Plan dazu, den habe ich schon. Ihr, Meister Nicolas, verkleidet euch als verschleierte Jungfer und ich mich als euer Knappe. Dann bittet ihr Don Quixote, mit euch zu kommen, um eine Unbill zu geißeln, die euch ein ruchloser Ritter zugefügt hat. Er wird euch seine Hilfe nicht abschlagen und wir können ihn nach Hause zurückbringen, wo sich hoffentlich ein Heilmittel für seinen Wahn finden wird. Aber was ist mit meinem Brief an Doña Dulcinea? Du sagst deinem Herrn einfach, sie haben befohlen, dass er auf der Stelle zu ihr eilen soll. Der Barbier und ich tun dann ein Übriges, um ihn sicher wieder auf den rechten Weg zu bringen. Hast du verstanden? Der, welcher diese große Historie aus der Urschrift des Chronisten Cide Hamete Benengeli übertragen hat, sagt, er habe im Kapitel über Don Quixotes Abenteuer in der Sierra Morena am Rande diese Worte gefunden, eigenhändig von Hamete geschrieben. Als Don Quixote seine Tollheiten unten nackend, oben bekleidet vollbracht hatte und sah, dass Sancho fortgegangen war, erklomm er einen hohen Felsen. Don Quixote erklimmt einen hohen Felsen und grübelte darüber, ob es nicht besser sei, statt dem rasenden Roland. Der rasende Roland? Orlando Furioso, Epos von Ludovico Ariosto, erschienen 1516 in Ferrara. In seiner blindwütigen Verrücktheit zu folgen, dem von seiner Herzensdame verschmähten Amadis. Amadis von Gallien, Amadis de Gaula, von Garcia Rodriguez de Montalvo, erschienen 1508. In seiner Schwermut nachzueifern. Zu mir, in mein Gedächtnis, ihr Taten des Amadis, zeigt mir, wo ich beginnen muss, euch nachzueifern. Und sogleich spaziert er über die kleine Wiese und ritzt Verse in Baumrinden. Alle auf seine Trübsal zugeschneidert, sowie einige zum Lobpreis Dulcineas. Bäume, Gräser, Pflanzen ihr, die ihr an diesem Ort gedeiht, so hoch, so grün, so mannigfalt, erfreut ihr euch nicht meines Leids, hört an den frommen Wehgesang, erschreckt nur nicht vor meiner Not, mag sie noch so schrecklich sein. Zum Ausgleich und als Angebot klagt tränenreich hier Don Quixote. Aus Leid um Dulcinea sein, die von Toboso. Amela por milagro único y raro, y ausente en su desgracia, el propio infierno temió mi brazo. Que domó su rabia. Mas vos, God Don Quijote, ilustre y claro, por Dulcinea sois al mundo eterno, y ella por vos, famosa, honesta y sabia. Vom unerhörten, bestrickenden Abenteuer, das dem Pfarrer und dem Barbier in den Bergen begegnete, nebst anderen ausnehmend ergötzlichen und vergnüglichen Dingen. Noch am selben Tag machten sich Pfarrer und Barbier mit Sancho Panza auf den Weg und gelangten am nächsten Nachmittag zu den Bergen der Sierra Morena. Lasst mich vorausgehen. Ja, ja. Ich will meinem Herrn erst die Antwort seiner Herren überbringen. Vielleicht reicht das schon, um ihn vorzulocken. Und ihr müsst euch nicht in solche Mühen stürzen und mit Jungfrau und Knappe spielen. Hier verlässt uns Sancho Panza. Und wir bleiben mit Pfarrer und Barbier zurück. In einer Schlucht, durch die ein stilles Bächlein floss, dem Felsen und Bäume angenehmen Schatten spendeten. Es war August und die Hitze gewaltig, sodass ihnen der Ort besonders angenehm erschien, um auf Sanchos Rückkehr zu warten. Ein kurzer Schlummer wird uns wohl nicht schaden. Ach, da habt ihr recht. Träum ich, oder hört ihr das auch? Wenn ihr träumt, dann träume ich dasselbe. Ja, komm mit. Wir wollen sehen, wer hier so traurig ist und klagt. Vorsicht, der Stein da. Ja, scheußliches Dornengestrüpp. Der Tod. Nein, so dürft ihr nicht reden. Das ist nicht gesund. So viel Leid ist die Liebe nicht wert. Werte Herren, ich bitte euch, hört die Geschichte meines Unglücks bis zu Ende an. Mein Name ist Cardenio. Meine Geburtsstadt, eine der besten in unserem Andalusien. Meine Familie adelig, mein Vater reich und mein Unglück überreich. Denn auf diesem Fleckchen Erde lebte auch eine junge Dame. Lucinda, adelig und reich wie ich und von unermesslicher Schönheit. Ich liebte, verehrte, vergötterte sie von früher Jugend an und sie liebte mich so einfach und aufrichtig, wie ihr junges Alter es erlaubte. Ich wollte schon in aller Form um ihre Hand anhalten und sie mir zur Frau erbitten, als ein Brief des Herzogs eintraf, in dem er mich einlud, so bald als möglich zu ihm zu reisen und der Gefährte seines ältesten Sohnes zu werden. Ein gutes Angebot. Wartet nur ab! Ich besprach mich also mit Lucinda und bat ihren Vater inständig, sie niemand anderem zur Frau zu geben, bis ich zurück wäre. Und so reistet ihr zum Herzog? Ja, schon einen Tag später. Er empfing mich herzlich, genauso wie sein Sohn Fernando. Ein stattlicher, hochherziger junger Mann, mit dem ich ihm nur eine enge Freundschaft verband. Eines Tages schlug er mir vor, gemeinsam nach meiner Heimatstadt zu reisen, um dort auf dem Markt einige Pferde zu kaufen. Und ich war Feuer und Flamme, konnte ich doch so meine Lucinda wiedersehen. Ich rühmte ihre Schönheit, Anmut und Klugheit so sehr, dass mein Lob in Fernando die Begierde erweckte, das Mädchen zu sehen, das so vortreffliche Tugenden zierten. Ich gab ihm nach, zu meinem Unheil, und zeigte ihm Lucinda hinter dem Fenster im Kerzenlicht. Er war sprachlos, nicht mehr Herr seiner selbst, war verzückt und schließlich ganz in Liebe zu ihr entbrannt. Voll Hinterlist schickte er mich zu seinem älteren Bruder, um ihn um Geld für 6 Pferde zu bitten, und schon bald, nach meiner Ankunft am herzoglichen Hof, erhielt ich einen Brief, der von Lucinda stammt und folgende Worte enthielt. Cardenio, mein Geliebter, ihr müsst wissen, dass euer Freund Don Fernando um meine Hand angehalten hat. Und mein Vater, von seinem Reichtum geblendet, gab seinem Wunsch statt so prompt, dass in 2 Tagen Hochzeit sein soll. Was ich leide, stellt euch vor. Wie sehr ich euch liebe, wird euch der Ausgang dieser unglücklichen Angelegenheit beweisen. Denn können meine Worte diese Eheschließung nicht verhindern, trage ich versteckt einen Dolch bei mir, mit dem ich mein Leben beenden werde. Diese Worte zwangen mich sofort zum Aufbruch, ohne auf weitere Nachricht oder Geld zu warten. Unerkannt traf ich am Tag der Hochzeit in meiner Heimatstadt ein und es gelang mir, mich in Lucindas Haus zu schleichen. Hinter einem Wandteppich verborgen sah ich, wie der Bräutigam das Wohnzimmer betrat. Kurz darauf erschien Lucinda, begleitet von ihrer Mutter und 2 Zofen. Lucinda. Schließlich befanden sich alle im Raum. Der Gemeindepfarrer trat ein, nahm die beiden bei der Hand und sagte, wollt ihr, Donna Lucinda, den hier anwesenden Don Fernando zu eurem rechtmäßigen Gatten nehmen? Sie zögerte lange mit ihrer Antwort, und als ich schon dachte, sie würde den Dolch hervorziehen, da höre ich, wie sie mit schwacher, matter Stimme sagt, ja, ich will. Und das Gleiche sagt Don Fernando, steckt ihr den Ring an und sie waren mit unlösbarem Knoten verbunden. Und ihr? Was tatet ihr? Ich eilte aus dem Haus und ritt ohne ein Wort in die Sierra Morena, dorthin, wo sie am unwirtlichsten ist. Hier friste ich den letzten Rest meines elenden Lebens, bis es dem Himmel gefallen mag, ihm ein Ende zu bereiten. Armer Unglücklicher! Oh Himmel! Ist es möglich, dass ich hier den Ort gefunden habe, der mir als verborgenes Grab für die schwere Last des Leibes dienen kann? Wie? An der ich mit solch wieder... Wer klagt denn jetzt? Und wo? Wenn mich die Einsamkeit nicht trügt, die diese Berge mir versprechen. Um wie viel angenehmer als jede menschliche Gesellschaft werden mir Unglückswesen... Ein Junge? Und in Not? Fels und Dickicht. Wo ist er? Pfarrer, Barbier und Cardenio brechen durch Dickicht. Und erblickten nach kaum 20 Schritten ein junges Mädchen in Bauernkleidern unter einer Esche sitzen. Eine Jungfer. Sie wäscht die Füße in einem vorbeifließenden Bächlein und sieht sie nicht. Versunken badete sie ihre Füße, die 2 weißen Bergkristallen glichen. Da dies nicht Lucinda ist, kann es kein menschliches Wesen sein, sondern Nur ein göttliches, so schön ist es. Wer seid ihr? Das Mädchen hebt den Kopf und kaum hat es die drei Männer gesehen, springt es auf und fliegt. Haltet ein, werte Frau. Erzählt uns lieber von eurem Missgeschick. Bei jedem Einzelnen, der hier vor euch steht, werdet ihr Mitgefühl in eurem Unglück finden. Werte Herren, ich fürchte, dass die Schilderung meines Unglücks nicht nur euer Mitleid, sondern euer Leid erwecken wird, da ihr kein Heilmittel finden werdet, um ihm abzuhelfen. Lasst es uns dennoch hören, ich bitte euch. So wisst, dass meine Eltern Vasallen eines Herzogs sind. Von bescheidener Herkunft, aber so reich, dass ihnen Reichtum und Lebensart fast schon den Ruf von höfischen Edelleuten eintragen. Meine Tage verbrachte ich mit solch vielfältiger Beschäftigung und in solcher Zurückgezogenheit, wie man sie sonst nur im Kloster findet. Und doch wurde ich von den Augen der Liebe erblickt. In Gestalt des Don Fernando, wie der jüngere Sohn des Herzogs heißt. Don Fernando? Ja, kaum hatte er mich erblickt, da war er auch schon fest im Liebesbann gefangen. Meine große Zurückhaltung, die er für Sprödigkeit nahm, entfachte nur noch mehr sein lüsternes Begehren. Und eines Nachts, ich befand mich in meinem Gemach nur in Gesellschaft einer Kammerjungfer, da sehe ich ihn auf einmal vor mir stehen. Stellt euch vor! Ich kann ohne dich nicht leben, Dorothea. Schenk mir ein Zeichen deiner Zuneigung oder meine Ruhe ist für ewig hinüber. Deine Vasallin bin ich, aber nicht deine Sklavin, Fernando. Und undenkbar ist es, dass jemand etwas bei mir erreicht, der nicht mein rechtmäßiger Gatte ist. Wenn du nur daran Anstoß nimmst, wunderschöne Dorothea, sieh, hier hast du meine Hand darauf, dass ich der deine bin. Ich rief meine Kammerjungfer, damit sich den Himmlischen eine irdische Zeugin beigeselle. Don Fernando wiederholte und bekräftigte seine Schwüre und beschwor tausenderlei Verwünschungen gegen sich herauf, sollte er nicht sein Eheversprechen einlösen. Und endlich glaubte ich Unglückliche ihm. Er verließ mich im Morgengrauen und den ganzen folgenden Monat sah ich ihn nicht mehr, obwohl er im Städtchen war. Und schließlich erfuhr ich, dass er sich in einer Stadt hier in der Nähe mit einer unbeschreiblich schönen Jungfrau aus vornehmem Elternhaus verheiratet habe. Lucinda heißt sie. Lucinda. Bei dieser Neuigkeit loderte mein Herz in solchem Zorn, dass ich beinahe schreiend auf die Straße gestürzt wäre und lauthals den Verrat, den er mir angetan hatte, herausgebrüllt hätte. Noch in derselben Nacht verließ ich das Haus, um von Don Fernando wenigstens zu erfahren, wo er das Herz hergenommen hatte, dergleichen zu tun. Nach 2,5 Tagen war ich am Ziel und fragte am Stadttor nach Lucindas Elternhaus. Und schon der Erste antwortete mir mehr, als ich hatte hören wollen. Er erzählte, dass Lucinda nach ihrem Jawort in eine tiefe Ohnmacht gefallen sei. Und als Don Fernando ihr das Mieder aufgeknöpft habe, um ihr Luft zu schaffen, habe er ein Kärtchen mit ihrer Handschrift gefunden, auf dem geschrieben stand, sie könne seine Gattin nicht sein, weil sie bereits dem Cardenio angehöre. Don Fernando habe sie ihr Jawort nur gegeben, um ihren Eltern gehorsam zu sein. Und sobald die Ehe geschlossen sei, werde sie sich umbringen. Man hatte auch einen Dolch in ihren Kleidern gefunden. Don Fernando hatte daraufhin voller Hass die Stadt verlassen. Werte Frau, ich bin jener Glücklose, von dem ihr erzählt. Lucinda nenne ihn ihren Gemahl. Ihr seid der unglückselige Cardenio. Ich bin's. Und wenn es stimmt, was ihr erzählt, dann wäre es noch möglich, dass uns beiden der Himmel ein besseres Los bereithält, als wir dachten. Von der Klugheit der schönen Dorothea, nebst anderen ausnehmend ergötzlichen und vergnüglichen Dingen. Hola, Herr Pfarrer. Wer ruft da? Meister Nicolas. Hola. Sancho, mein Freund. Hier sind wir. Ich habe ihn gefunden. Halb nackt und halb tot vor Hunger seufzt er nach seiner Herrin Dulcinea. Und obwohl ich ihm gesagt habe, sie befehle ihm, sich nach Toboso aufzumachen, wo sie ihn erwarte, ist er felsenfest und eisenhart entschlossen, ihr nicht vor Augen zu treten, bevor er keine Heldenstücke vollführt hat. Wenn das so weitergeht, wird er im Leben kein Kaiser mehr. Sorge dich nicht, gutes Sancho. Wir machen uns gleich auf den Weg. Wem spricht der Mann? Na, von meinem Herrn, Don Quixote. Weißt du, sein Herr ist von einem seltsamen Wahn besessen. Wir wollen ihn nach Hause bringen, in der Hoffnung, ihn dort heilen zu können. Ihr Herren, ich kann die bedürftige Jungfer besser geben als der Barbier. Ritterbücher habe ich viele gelesen und weiß mehr als gut, auf welche Art die leidgeplagten Jungfern die fahrenden Ritter um ihren Beistand baten. Wer ist das, Herr Pfarrer? Diese schöne Dame, gute Sancho, ist keine geringere Als die Erbin in gerader Linie des mächtigen Königtums Micomicon, ja, die Prinzessin Micomicona, und sie sucht hier Don Quixote, deinen Herrn, von dem sie sich die Gunst erhofft, das Unrecht zu rächen, das ihr ein garstiger Riese getan. Ja, so ist es. Was für eine glückliche Suche auch. Und erst das glückliche Finden. Vor allem, wenn mein Herr ein so glückliches Händchen hat, dass er diesen Schuft von Riesen tötet. Und das wird er bestimmt, falls er auf ihn trifft. Doch möchte ich euch bitten, Herr Pfarrer, ratet meinem Herrn bitte, sich vom Fleck weg mit der Prinzessin da zu verheiraten. Im Handumdrehen kommt er zu einem Kaiserreich und ich ans Ziel meiner Wünsche. Ich will alles dazu tun, was in meiner Macht steht, Sancho. Aber verrate deinem Herrn ja nicht, dass du den Barbier kennst, der die Prinzessin als Knappe begleitet. Sonst wird das nichts mit der Kaiserwürde, Sancho. Dorothea setzte sich auf das Maultier des Pfarrers. Der Barbier band sich einen falschen Bart um. Und so legten die beiden unter der Führung von Sancho Panza wohl eine Dreiviertelmeile zurück. Zwischen Felsen finden sie Don Quixote. Inzwischen immerhin in Kleidern, jedoch nicht in Rüstung. Sobald Dorothea ihn erblickt, galoppiert sie zu ihm, springt forsch von ihrem Pferd und kniet vor ihm nieder. Nimmermehr will ich mich aus dem Staube erheben, o königlicher, furchtloser Ritter, ehe ihr in eurer Güte mir eine Gunst gewähret, welche euch zu Ruhm und Ehre gereichen wird und eine Jungfer zu Heil und Segen. Leicht könnt ihr, Herr, die Gunst erweisen, um die sie bittet. Es ist was ganz Läppisches. Nur so ein Brocken von Riese muss getötet werden. Und die darum bittet, ist die hohe Prinzessin Micomicona, Königin des mächtigen Königtums Micomicon. Euer Holdschaft möge sich erheben. Ich gewähre euch die Gunst, um die zu bitten, ihr beliebt, sofern sie nicht meinem König, meinem Vaterland oder derjenigen zu Schmach oder Schaden gereicht, die den Schlüssel zu meinem Herzen und meiner Freiheit besitzt. Dann bitte ich darum, dass ihr, großgeneigter Herr, mich sogleich begleitet, wohin ich euch führen will und mir versprecht, euch in kein anderes Abenteuer zu stürzen, ehe ihr für mich nicht Rache an einem Verräter genommen, der mein Königtum an sich riss, allem himmlischen und menschlichen Recht zuwider. Rüste mich, guter Sancho, und dann voran, im Namen Gottes, um dieser hochwerten Herrin beizustehen. El caballero del febo a Don Quijote de la Mancha, a vuestra espada no igualó la mía. Febo español, curioso cortesano, ni a la alta gloria de valor mi mano. ¿Qué rayo fue do nace y muere el día? Cardenio und der Pfarrer hatten in der Ebene am Fuß der Berge auf Don Quixote, Sancho Panza, Dorothea und den Barbier gewartet. Und als sie jetzt herankamen und von ihren Pferden stiegen, ging der Pfarrer mit ausgebreiteten Armen auf Don Quixote zu. Welch Segen, dass hier die Perle des Rittertums einherkommt. Mein guter Landsmann Don Quixote von der Mancha, Krone und Gipfel der Ritterlichkeit, Schutz und Schirm der Bedürftigen, der erlesenste aller fahrenden Ritter. Herr Pfarrer, ja. Was führt euch in diese Gegend? Ach, Herr Don Quixote, der Barbier und ich waren unterwegs nach Sevilla, als uns hier 4 Strauchdiebe befielen und uns alles entrissen. Sogar dem jungen Mann hier rückten sie zu Leibe. So, so. Und stellt euch vor, die Strauchdiebe gehörten zu einem Trupp von Galeerensträflingen, die einen Mann befreit haben soll, so kühn, dass trotz der Wächter alle freikamen. Sancho hatte dem Pfarrer und dem Barbier nämlich von dem Abenteuer mit den Galeerensträflingen erzählt. Und der Pfarrer bohrte jetzt in der Wunde, um zu sehen, wie Don Quixote wohl reagierte. Zweifellos war dieser Mann nicht bei Verstand oder ebenso ein Lumpenhund wie die, die er befreit hat. Denn da hat er willentlich den Wolf unter den Schafen losgelassen, die Justiz betrogen und die heilige Bruderschaft aufgescheucht, die seit 10 Jahren friedlich geschlummert hat. Sagt bloß, was für ein Unglück. Also Herr Pfarrer, der diese Großtat vollbracht hat, war kein anderer als mein Herr hier. Nein. Und was habe ich nicht auf ihn eingeredet, dass er ja aufpassen soll, was er tut und dass es Sünde ist, sie freizulassen, von wegen der Lumpenhunde, die sie allesamt waren. Esel, du, Ist es nicht die Schuldigkeit und Pflicht eines fahrenden Ritters, zu erkunden, ob die Geketteten und Geknechteten, die ihm unterwegs begegnen, zu Recht oder zu Unrecht solche Bedrängnis leiden? Seine Pflicht ist es, ihnen in der Not beizuspringen und sein Auge auf ihr Leid zu richten, nicht auf ihre Schurkereien. Wer dagegen etwas einzuwenden hat, dem sage ich, herzlich wenig versteht er vom Rittergeschäft. Herzlich wenig versteht er vom Rittergeschäft, werter Herr Ritter. Besänftigt euer Herz. Denn hätte der Herr Pfarrer gewusst, dass dieser euer unbezwungener Arm den Galeerensträflingen die Freiheit schenkte, er hätte sich den Mund mit 7 Siegeln verschlossen, bevor ihm ein Wort entschlüpft wäre, das euch zum Schimpf gereichen könnte. Ja, das will ich meinen. Die Zunge hätte ich verschluckt und den Schnurrbart hinterdrein. So will ich schweigen, Herr Rhein-Main, und den gerechten Zorn bezähmen, der in meiner Brust schon loderte. Doch ich ersuche euch, als Lohn für meinen guten Willen seid so gütig, und sagt uns, was tragt ihr für einen Kummer und wie viele, wer und welcher Art sind die, an denen ich für euch gerechte, sattsame, allumfassende Rache üben soll? Sogleich kamen Cardenio und der Barbier näher heran, begierig zu hören, was für eine Geschichte sich die gewitzte Dorothea wohl ausdachte, und Sancho hinterher, der ihr ebenso ins Garn gegangen war wie sein Herr. Als erstes sollen die gnädigen Herrschaften erfahren, dass mein Name... Prinzessin Micomicona. Ja, genau. Prinzessin Micomicona ist rechtmäßige Erbin des mächtigen Königtums Micomicon. So hört denn, dass mein Vater, der König Tinacrio der Weise, mit Bestimmtheit wisse, dass ein erschrecklicher Riese über mein Königtum herfallen werde. Und ich sollte es gar nicht erst mit Gegenwehr versuchen, sondern mich geschwind auf zu den spanischen Landen machen, wo ich im Unglück Rettung fände bei einem fahrenden Ritter, dessen Ruhm sich bereits über unser ganzes Königtum erstrecke, mit Namen, wenn ich mich recht entsinne, Don Schildfloh oder Don Spindelschote oder Don Quixote meint ihr wohl, werte Dame, auch genannt der Ritter von der traurigen Gestalt. Don Quixote, ja, ja, genau, den meine ich. Und weiter hieß es, er sei hochgewachsen, habe ein hageres Gesicht und auf der rechten Seite unter der linken Schulter besitze er ein braunes Muttermal mit ein paar Borsten. Sancho, mein Lieber, komm her und hilf mir, mich zu entkleiden. Ich will sehen, ob ich dies Muttermal besitze. Ach, das Entkleiden braucht es gar nicht. Ich weiß, dass ihr ein Muttermal von dieser Art auf halber Höhe mitten auf dem Buckel tragt. Das soll mir genügen, denn so hat es mein lieber Vater prophezeit. Und außerdem hat er niedergeschrieben, wenn dieser Ritter aus der Prophezeiung den Riesen geköpft hat und sich danach mit mir vermählen will, soll ich mich ihm zugleich zur rechtmäßigen Frau geben und ihn zum Besitzer meines Königtums und meiner selbst erwählen. Habt ihr das gehört, Herr? Und schon haben wir ein Königtum zum Regieren und eine Königin zum Heiraten. Hohe, tapfere Herrin mein, ich schwöre, mit euch ans Ende der Welt zu ziehen, bis ich Stirn an Stirn mit eurem grimmen Feinde stehe. Und wenn ich euch wieder in den friedlichen Besitz eures Reiches gebracht habe, steht es euch frei, zu tun, was immer euch beliebt. Denn solange mein Gedächtnis besetzt, mein Wille gefangen und mein Verstand um meiner Herrin Dulcinea willen verloren ist, ist es mir unmöglich, auch nur im Traum eine Vermählung mit euch zu erwägen. Henker und Teufel sollen mich holen, wenn ihr noch bei Trost seid, Herr Don Quixote. Wieso? Glaubt ihr etwa, das Schicksal stellt einem an jeder Ecke so einen Glückstopf hin? Ist unsere Herrin Dulcinea etwas schöner? Dass ich nicht lache! Halb so schön, ach was! Sie darf ja hier nicht mal die Schuhe putzen. Heiratet, heiratet sie auf der Stelle in drei Teufelsnamen. Und wenn ihr dann König seid, macht mich zum Markgrafen oder Landvogt und zur Hölle mit allem Übrigen. Don Quixote konnte solch Lästerreden gegen seine Herrin Dulcinea nicht dulden, hob den Lanzenspieß und ohne ein Wort der Erklärung, ja auch nur der Warnung, versetzte er Sancho 2 Hiebe. So schwer, dass Sancho zu Boden geht. Gottloser Lump! Du kannst mir immer so unflätig plump an den Karren fahren. Denkst du, du hast die Patzer gepachtet und ich die Nachsicht? Sancho rappelt sich auf und versteckt sich hinter Dorotheas Pferd. Sag mir doch her, wenn ihr so entschlossen seid, diese großartige Prinzessin nicht zu heiraten, gibt's freilich auch kein Königtum. Und wenn ihr es nicht bekommt, was für Gnaden wollt ihr mir erweisen? Eben darüber beklage ich mich. was die Schönheit angeht, da halte ich mich lieber raus. Denn ganz ehrlich, wenn ich die Wahrheit sagen soll, ich finde beide recht ansehnlich. Obwohl ich die Frau Dulcinea nie gesehen habe. Nie gesehen? Gottloser Verräter, hast du mir nicht eben eine Botschaft von ihr überbracht? Ich will sagen, so peinlich genau habe ich sie mir nicht angeschaut, dass ich auf ihre Schönheit hätte achten können. Aber so grob gesehen finde ich sie recht ordentlich. Dann sei dir vergeben und verzeih mir meinen Zorn. Der Mensch hat seine ersten Regungen nicht in der Hand. Und jetzt reit ein Stück mit mir voran. Seit deiner Rückkehr hatte ich weder Möglichkeit noch Zeit, dich eingehend zu meiner Botschaft zu befragen, die du überliefert hast. Was hat Dulcinea dich gefragt? Gar nichts. Aber ich habe ihr erzählt, wie ihr um ihretwillen Buße tut. Wer? Nackend, vom Gürtel abwärts und im tiefsten Gebirge, ganz wie ein Wilder. Und wie ihr auf der Erde schlaft, nicht an gedeckter Tafel speist und euch nicht mal den Bart mehr kämmt, sondern klagt und euer Schicksal verwünscht. Ich könnte verwünschen, dass du das mit dem Schicksalsverwünschen gesagt hast. Denn vielmehr preise ich mein Los und werde es immer preisen, weil es mich für wert befand, eine so hoch erhabene Herrin wie Dulcinea von Toboso zu lieben. So hoch erhaben, dass sie mich um mehr als eine Spanne überragt hat. Wie das? Habt ihr euch etwa gemessen? Ich bin zu ihr getreten, um ihr zu helfen, einen Weizensack auf den Packesel zu heben. Und als wir so dicht beieinander standen, konnte ich sehen, dass sie mich um zwei ganze Handbreit überragt. Wahrlich. Diese Leibesgröße schmückt und krönt sie mit Abermillionen reizender Seele. Aber welche Antwort hat sie dir für mich mitgegeben? Na, sie hat gesagt, ich soll euch sagen, sie küsst euer Gnaden die Hand und würde euch lieber sehen als schreiben. Und deshalb bittet sie und gibt euch den Befehl, dass ihr von der Wildnis da und diesem Torheitenvollführen ablasst und euch auf der Stelle nach Toboso aufmacht. Ach, Sancho, das Rittergesetz zwingt mich, zuvor mein Versprechen zu erfüllen und der Prinzessin beizustehen. Am besten reite ich schnell zu diesem Riesen hin, schlage ihm den Kopf ab, kehre wie der Blitz um und eile zum Licht meines Lebens. Oh weh, ihr habt wahrhaftig Maden im Haupt. Wollt ihr wirklich den ganzen Weg umsonst tun und eine so reiche, fürstliche Hochzeit durch die Finger schlüpfen lassen, wo ihr als Mitgift ein ganzes Königtum einsteckt? Hört auf mich und verheiratet euch gleich am nächsten Ort. Unter derlei Reden gelangten sie schließlich zu einem Wirtshaus und Don Quixote legte sich sofort zur Ruhe, was Sancho nicht wenig freute, denn er war des vielen Lügens schon müde und hatte Angst, sein Herr werde ihm am Ende noch in Widersprüche verwickeln. Denn wenn er auch wusste, dass die Herzensdame seines Herrn eine Bauernmagd aus Toboso war, hatte er sie doch seinen Lebtag nicht zu Gesicht bekommen, auch wenn er das behauptet hatte. El caballero del feo Don Quijote de la Mancha a vuestra espada no igualó la mía. Febo español, curioso cortesano, ni a la alta gloria de valor mi mano. ¿Qué rayo fue donase y muere el día? Von der wilden, erschrecklichen Schlacht, die Don Quixote mit Schläuchen roten Weines schlug, nebst weiteren einzigartigen Begegnissen, die ihm in der Schenke widerfuhren. Der Pfarrer bestellte zu essen von dem, was die Schenke zu bieten hatte, und der Wirt, der sich eine großzügige Bezahlung erhoffte, bereitete ihnen ein ordentliches Mahl. Währenddessen schlief Don Quixote fest, und sie hielten es für besser, ihn nicht aufzuwecken, da ihm der Schlaf wohl nötiger war als das Essen. Ein fahrender Ritter, stellt euch vor, und ist nicht davon abzubringen. Bei Tisch erzählt der Barbier von Don Quixotes seltsamen Wahn und darüber, wie sie ihn in der Wildnis angetroffen haben. Der Arme, ganz verdorrt von der Hitze und abgemagert bis auf die Knochen. Ja, ach, es liegt an den Ritterbüchern, die unser Freund, unser armer Freund gelesen hat. Die haben ihm den Verstand. Ihr Herren, kommt schnell! Helft meinem Herrn! Er ist in den erbittertsten, hitzigsten Kampf verwickelt, den ich mit Augen je gesehen habe! Sancho Panza ist aus der Kammer gestürzt. Er hat dem Riesen, dem Feind von der Frau Prinzessin Micomicona, einen solchen Hieb verpasst, oh je, dass es ihm den Kopf von den Schultern gerissen hat, oh, mit Stumpf und Stiel, als wär's eine Rübe. Was erzählst du da, mein Freund? Bist du noch bei Verstand? Ist der Wahnsinn ansteckend? Nein, stiftet Frieden oder steht meinem Herrn bei, wenn's auch kaum mehr nötig sein wird. Wo doch der Riese bestimmt schon mausetot ist und Gott Rechenschaft ablegt über sein verflossenes Lumpenleben. Was? Ich selbst habe sein Blut über den Boden fließen sehen und der abgeschlagene Kopf lag daneben, so groß wie ein mächtiger Weinschlauch. Da schlag mich einer tot, wenn mir der Herr nicht eine meiner Rotweinschläuche aufgespießt hat, die prall gefüllt über seinem Kopfende hängen. Den vergossenen Wein hat der Simpel bestimmt für Blut gehalten. Und schon rennt der Wirt in die Kammer und der Pfarrer, der Bankier, Dorothea und Cardenio hinterdrein. Und die Schurke, nur im Hemd, das kaum die Oberschenkel bedeckt und hinten sechs Finger breit kürzer ist. Die Beine ragen lang, dürr, ganz behaart und alles andere als sauber darunter hervor. Um den linken Arm hat er die Dicke geschlungen, in der rechten Hand das Schwert, mit dem er nach allen Seiten Hiebe verteilt. Fahr zur Hölle, Elender! Du bist besiegt! Der Riese! Hey. Wo ist sein Kopf her? Habt ihr gesehen, wo er hingerollt ist? Sancho war im wachen Zustand ärger dran als sein Herr im Schlaf. So weit hatte der ihn mit seinen Phantastereien gebracht. Er sucht den ganzen Boden ab. Meine Grafschaft wird zergehen wie Salz im Wasser, wenn ich den Kopf nicht finde. Bei Gott, wie viel Narrheit passt in eine Kammer. Mann, komm flugs nach draußen. Ein hübscher Tross reitet die Straße entlang. Ja, wenn die alle bei uns einkehren, gibt's ein feines Gezecht. Wie viele denn? Ein Edelmann zu Pferd, auf einem Reitsitz begleitet ihn eine Dame. Und dann auch zwei Burschen zu Fuß. Dorothea tröstete Sancho Panza und versprach ihm, sobald sich herausstelle, dass sein Herr den Riesen wahrhaftig geköpft habe, werde sie ihm friedlich zurück in ihrem Königtum die beste aller Grafschaften schenken. Ich habe den Kopf gesehen, so sicher wie ich hier stehe. Mit vereinten Kräften brachte der Barbier, Cardenio und der Pfarrer Don Quixote zurück ins Bett. Wie nah sind sie denn? So nah, dass sie schon hier sind. Der Edelmann ist eben abgestiegen. Jetzt hebt er die Dame aus dem Sitz. Als Dorothea das hört, verschleiert sie ihr Gesicht und Cardenio verschwindet in der Kammer, in der Don Quixote schläft. Kaum hatte Cardenio sich versteckt, da trat der Edelmann auch schon ein und trug die Frau zu einem Stuhl, der neben der Kammer stand, in der Cardenio sich versteckt hielt. Woran leidet ihr, liebe Dame? Sagt nur, ob es ein Übel ist, in dessen Heilung wir Frauen Geschick und Erfahrung haben. Ich biete euch von Herzen meine Dienste an. Bemüht euch nicht, der Frau da etwas anzubieten. Es ist nicht ihre Art, für einen Gefallen zu danken. Und erwartet auch keine Antwort von ihr. Wollt ihr aus ihrem Mund keine Lüge hören? Mein Lebtag habe ich keine Lüge gesagt. Im Gegenteil, gerade weil ich aufrichtig bin und ohne falsch, brach all dies Unglück über mich herein. Himmel, was höre ich? Welche Stimme kommt mir dazu hoch? Bei Cardenios Ausruf springt die Frau voller Schrecken auf und will in die Kammer treten. Doch der Edelmann hält sie fest und lässt sie keinen Schritt weiter tun. In ihrer Erschütterung und Erregung rutschte ihr der Taftschleier vom Gesicht und offenbarte eine unvergleichliche Schönheit. Ein engelsgleiches Gesicht, das allerdings bleich und bestürzt war und dessen Augen alle Winkel absuchten, mit solcher Besessenheit, dass man hätte meinen können, man habe eine Wahnsinnige vor sich. Beruhigt euch, werte Dame. Der Edelmann hält die schöne Fremde fest an den Schultern gepackt. Und da er vollauf damit beschäftigt war, sie festzuhalten, hatte er keine Hand mehr frei für seine eigene Vermummung, die auch ihm nun vom Gesicht glitt. Don Fernando. Wasser, schnell, sie ist ohnmächtig. Cardenio stürzt entsetzt aus der Kammer. Im Glauben, das Ach wäre von seiner Lucinda gekommen. Während der Pfarrer den Schleier der ohnmächtigen Dorothea lüpft, um ihr Wasser ins Gesicht zu spritzen. Und kaum hatte er sie enthüllt, Dorothea. Da erkannte sie Don Fernando. Lucinda! Cardenio! Fernando! Alle schweigen. Alle schauen einander an. Dorothea, die das Bewusstsein wieder erlangt hatte, Don Fernando Cardenio, Cardenio Lucinda und Lucinda schließlich Cardenio. Lucinda bricht als erste das Schweigen und wendet sich an Don Fernando, der sie festhält. Don Fernando, bei allem, was ihr euch selbst schuldig seid, mögt ihr auch vor sonst nichts Achtung haben. Da seht ihr, auf welch ungewohnten, uns sterblichen, verborgenen Wegen mir der Himmel meinen wahren Gemahl zugeführt hat. Dorothea richtet sich unter größter Anstrengung auf und kniet vor Don Fernando nieder. Liebster Gebieter, Glaubst du, dein Fürstenblut würde verderben, wenn du es mit dem meinen mischst? Dann bedenke, dass der wahre Adel in der Tugend liegt. Fehlt dir die, weil du mir verweigerst, was du mir rechtens schuldest? Besitze ich mehr Adel als du? Nach einem langen Augenblick, währenddessen Don Fernando voll Bestürzung und Entsetzen Dorothea musterte, ließ er die Arme sinken und gab Lucinda frei. Steht auf, schöne Dorothea. Es ist nicht recht, dass ihr zu meinen Füßen kniet, da ich euch doch im Herzen trage. Und habe ich dies bisher nicht erkennen lassen, so wollte mir der Himmel wohl erst zeigen, mit welcher Treue ihr mich liebt, damit ich euch so schätzen lerne, wie ihr es verdient. Nach diesen Worten umarmte er Dorothea und drückte seine Wange so zärtlich an die ihre, dass alle übrigen Tränen vergossen, sei es aus eigenem oder aus fremdem Glück. Sogar Sancho Panza weint. Aber nur, weil ich getäuscht worden bin und es gar keine Prinzessin Nikonikona gibt, von der ich mir noch eine Grafschaft erhofft habe. Und jetzt berichtet Fernando, wie er nach der vereitelten Hochzeit verbittert die Stadt verlassen und Lucinda später aus einem Kloster entführt hat. Des Weiteren erzählt er, wie er schließlich bis hierher gelangte. Und mit dieser glücklichen Fügung verabschieden wir die beiden Liebespaare, über deren weiteres Schicksal ein anderer berichten mag. Tu imitaste la llorosa viva, que tuve ausente y desdeñado sobre el gran ribazo de la peña pobre, de alegre penitencia reducida. Auf welche wundersame Weise Don Quixote von der Mancha verzaubert wurde, nebst anderen trefflichen Begegnissen. Der Pfarrer und der Barbier hatten mittlerweile einen neuen Plan ersonnen, um Don Quixote nach Hause zu bringen. Aus Holzstangen bauten sie einen Käfig, verhüllten dann ihre Gesichter und schlichen zusammen mit Don Fernando in die Kammer, wo Don Quixote von seinen geschlagenen Schlachten ausruhte. Dort fesseln sie ihn nicht an, sodass er sich nicht rühren, sondern nur wundern konnte, als er aus dem Schlaf fuhr und die drei verhüllten Gestalten sah. Was wollt ihr Gespenster von mir? Sancho hingegen behielt seinen gesunden Menschenverstand. Denn wenn er auch schon beinahe an der gleichen Krankheit wie sein Herr litt, erkannte er doch, wer all die vermummten Schreckgestalten waren, wagte es aber nicht, den Mund aufzutun, weil er erst sehen wollte, was aus Überfall und Festnahme seines Herrn werden würde. Die drei holen den Käfig, schließen Don Quixote darin ein und vernageln die Balken. Dann laden sie den Käfig auf ihre Schultern, tragen ihn aus der Kammer. Ritter von der traurigen Gestalt, möge der Kerker dich nicht kränken, indem du weißt, denn er ist dazu angetan, das Abenteuer rascher zu vollenden, dass dich deine große Tapferkeit in Angriff nehmen lässt. Und vollendet wird es sein, wenn der wilde, gefleckte Löwe von der Mancha eins wird mit der weißen Taube von Toboso. Und setzen ihn nach diesen großen Worten auf einen Ochsenkarren. Ja, Herr? Vielerlei gewichtige Geschichten habe ich von verarmten Rittern gelesen. Doch nie las, sah oder hörte ich, dass man verwunschene Ritter solcher Art verschleppt. Fliegen die Ritter doch sonst immer wundersam flink durch die Lüfte, auf einem Feuerwagen, einem Flügelross oder sonst einem Wundertier. Aber vielleicht gehen Rittertum und Zauberwerk in unseren heutigen Tagen andere Wege als ehedem. Was meinst du, Sancho, lieber Freund? Ich weiß nicht, was ich meinen soll. Ich bin nicht so belesen wie ihr in den fahrenden Schriften. Dennoch wage ich zu sagen, ja zu beschwören, dass die Gespenster da bestimmt keine Unschuldsengel sind. Nachdem sich der Pfarrer und der Barbier vom Wirt und der übrigen Gesellschaft verabschiedet hatten, stiegen sie auf ihre Maultiere und zogen hinter dem Karren mit Don Quixote her, der von zwei mächtigen Ochsen gezogen wurde. Die Marschordnung. Zuerst der Karren, den sein Besitzer lenkt. Dann auf dem Esel Sancho Panza, welcher Rosinante am Zügel führt. Als letzte der Pfarrer und der Barbier auf ihren kräftigen Maultieren, die Gesichter immer noch verhüllt. Damit Don Quixote sie nicht erkannte. Der sitzt im Käfig, die Hände gebunden, Beine ausgestreckt, gegen das Gitter gelehnt und in Schweigen gehüllt. Als wäre er nicht aus Fleisch und Blut, sondern in Stein gehauen. von dem beispiellosen Abenteuer mit den Geißelbrüdern, das Don Quixote im Schweiße seines Angesichts zu einem segenreichen Ende brachte. In langsamem Trott und tiefem Schweigen hatte der Zug mit Don Quixote 2 Meilen zurückgelegt, als der Bauer den Wagen anhielt, damit die Ochsen im üppigen Gras am Wegesrand weiden konnten. Und während Pfarrer und Barbier es sich auf der nahen Wiese gemütlich machen, schleicht Sancho zu seinem Herrn. Herr, ich will endlich mein Gewissen erleichtern und euch erzählen, was hinter eurer Verzauberung steckt. Die 2 da mit den vermummten Gesichtern sind niemand anders als der Pfarrer aus unserem Dorf und der Barbier. Die beiden haben den Plan ausgeheckt, euch zu verschleppen. Und zwar aus blankem Neid, weil ihr sie übertrefft von wegen dem Vollbringen trefflicher Heldentaten. Ach, Sancho, dass die beiden, die da mit uns ziehen, der Pfarrer und der Barbier, sind das mal gut und gern so scheiden, aber dass sie es wirklich und wahrhaftig sind, darfst du auf keinen Fall glauben. Glaub und begreif vielmehr, dass sie dir als solche nur erscheinen können, weil die mich verzauberten, ihre Erscheinung angenommen haben. Denn Zauberern ist es ein leichtes, jedwede Gestalt anzunehmen. Santa Madre de Dios, ist es möglich, dass ihr so schwer von Begriff und so weich im Hirn seid und nicht einseht, dass ich die reine Wahrheit sage? Ich bitte euch, versucht eurem Kerker zu entkommen und versucht wieder auf den guten Rosinante zu steigen. Und dann wollen wir beide nach weiteren Abenteuern Ausschau halten. Ja, gern bin ich bereit zu tun, was du sagst, Sancho, lieber Freund. Aber du wirst sehen, du täuscht dich sehr über mein Unheil. Sogleich läuft Sancho zu Pfarrer und Barbier auf die Wiese. Herr Pfarrer? Teufelskerl, wie hast du mich erkannt? Ja, ihr habt wohl gedacht, ich durchschaue und errate nicht, was hinter dieser neuen Art von Zauberwerk steckt und wer meinen Herrn hier entführt. Was? Nun, damit ihr es wisst, ich bin euch gleich auf die Schliche gekommen. Da hat euch die Vermummung nichts geholfen. Und jetzt... bitte ich euch, gestattet doch meinem Herrn für einen Augenblick den Käfig zu verlassen und sich die Beine zu vertreten. Ich gebe auch Acht, dass er nicht fliegt. Ja. Auf treuen Glauben entließ der Pfarrer Don Quixote aus dem Käfig und der freute sich unbändig. Willkommen, Freiheit, du einzige würdig eines fahrenden Ritters, der nur Gefangener seiner Liebe ist und sein wird und niemalen eines anderen Knecht. Er reckt und streckt sich, geht dann zu Rosinante, der in der Nähe weidet, und klopft ihm 2-mal auf die Kuppe. Ja. Ich vertraue auf Gott und die heilige Mutter Gottes, du Perle und Krone aller Rösser. Una procesión. Eine Prozession. Geißelbrüder sind's. Eine Trompete erklang, so traurig, dass alle sich umwandten und in die Richtung spähten, aus der die Melodie kam. Eine Gruppe Männer läuft den Abhang hinunter ins Tal, ganz in Weiß gekleidet. Gewiss bitten sie den Herrn, die Schleusen seiner Barmherzigkeit zu öffnen und dieser ausgedörrten Gegend endlich Regen zu... Lumpenhunde! Euch! Don Quixote, der die seltsamen Gewänder der Geiselbrüder sah, verwandelte sie sogleich in ein Abenteuer, das zu bestehen nur ihm als fahrendem Ritter vorbehalten war. Und in dieser Einbildung bestärkte ihn eine Bildsäule mit Trauerflor, die sie mit sich trugen und die er für eine vornehme Dame hielt, die diese Lumpenhunde und Erzgrobiane verschleppt. Verzagt nicht, hohe Dame! Don Quixote fordert von Sancho sein Schwert, stürzt zu Rosinante, steigt in den Sattel und packt jetzt fest seinen Schild. Tapfere Mann, sollt ihr erschauen, wie unabkömmlich in der Welt die Ritter sind, die zum fahrenden Rittertume sich bekennen! Und im Galopp? Wenn auch im Verhaltenen. Denn in dieser wahren Geschichte ist nicht verzeichnet, dass Rosinante je in vollem Galopp verfallen wäre. Stürmte auf die Geißelbrüder zu. Haltet ihr hin? Seht doch nur, das ist eine Prozession von Geißelbrüdern. Und die Frau, die sie da auf den Schultern tragen, ist das Bild der hochheiligen, unbefleckten Jungfrau Maria. Sancho, der Pfarrer und der Barbier mühten sich vergeblich. Don Quixote hielt so stur auf die Büßer in ihren Laken und die zu befreiende Dame in Trauer zu, dass er kein Wort hört. Ihr euer Antlitz wohl aus gutem Grund und zu nichts Gutem verhüllt. Merkt auf und hört, was ich euch sage. Gebt unverzüglich die holde Dame frei, deren Tränen und trauriges Antlitz zeigen, dass man sie gegen ihren Willen verschleppt. Bei diesen Worten fingen die Geißelbrüder herzhaft zu lachen an, was Zunder für Don Quixotes Zorn war. Ihr wagt es zu lachen? Er zieht sein Schwert und stürmt gegen das Drahtgestell an. Wenn ihr nicht anders wollt, ihr Lumpen, pack! Einer der Geißelbrüder bietet Don Quixote die Stirn. Er schwingt eine Art Heuforke und zieht sie Don Quixote über die Schulter. So heftig, dass der Arme übel zugerichtet zu Boden ging. Ach ja! Ach ja! Was ist euch passiert? Sancho läuft zu dem verwundeten Don Quixote und kniet neben ihm nieder. Krone der Ritterschaft. Ein einziger Knüppelschlag hat einen so wohl verspielten Jahren ein Ende gesetzt. O Stolz deines Geschlechts, Ruhm und Ehre der Mannschaft, ja der ganzen Welt, die dich verloren hat. O du, voll Demut gegen die Hochmütigen, voll Stolz gegen die Demütigen. Sancho, lieber Freund, hilf mir. Auf den verzauberten Karren, den Rosinante-Sattel, wird mir nicht bekommen. So zertrümmert hat man mir die Schulter hier. Von Herzen gern, lieber Herr. Und lasst uns in unser Dorf zurückkehren, ich bitte euch. Dort werden wir eine neue Fahrt in Angriff nehmen, die uns mehr Gewinn und Ruhm einbringen wird. Gut gesprochen, Sancho. Klug ist es, den bösen Stern vorüberziehen zu lassen, der uns jetzt so beherrscht. Denn fahrender Ritter bleibe ich bis in mein Grab. Der Ochsenbauer spannte die Ochsen an, bereitete Don Quixote ein Lager aus einem Bündel Heu und nahm mit gewohnter Gemächlichkeit den Weg wieder auf. Die Karawane zieht weiter. Und nach 6 Tagen gelangten sie in ihr Heimatdorf. Wer hat euch denn dieses Mal so übel zugerichtet, mein Herr? Haushälterin und Nichte nahmen Don Quixote in Empfang, entkleideten ihn und legten ihn in sein vertrautes Bett. Pflegt ihn gut und passt auf, dass er uns nicht abermals entwischt. Der Pfarrer erzählte den Frauen, was sie alles hatten anstellen müssen, um ihren Herrn und Onkel nach Hause zu bringen. Da fürchteten sie, ihn wieder zu verlieren, sobald es ihm ein wenig besser gehe. Und ihre Befürchtungen sollten Wahrheit werden. El caballero del feo a Don Quijote de la Mancha, a vuestra espada no igualó la mía, feo español curioso cortesano, ni a la alta gloria de valor mi mano. Qué rayo fue don nace y muere el día, imperios despojados. Aprecié la monarquía que me ofreció el Oriente Rojo en vano. Dejé por ver el rostro soberano. El caballero del Febo a Don Quijote de la Mancha. Don Quijote Fontiamancha. Hörspiel in 3 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Miguel de Cervantes Saavedra. Aus dem Spanischen von Susanne Lange. Teil 2 von Den Abenteuer des geistvollen Hidalgos in der Sierra Morena und anderswo. Es sprachen Don Quixote Christian Brückner, Sancho Panza Daniel Sillmann, Cervantes España, Adolfo Azor. Cardenio, Giovanni Funiati. Dorotea, Ana Gesarraya Lape. Barbía, Kai Magnus Sting. Und als Erzähler Tina Engel und Peter Frieke. In weiteren Rollen Gottfried Breitfuß, Sonja Dengler, Hedi Kriegeskotte, Anne Lesmeister, Bertolt Tötzke, André Wilmund und andere. Hörspielbearbeitung Katrin Sipse. Ton und Technik Andreas Völzing, Wolfgang Rhein, Judith Rübenach, Robert Müller und Manfred Seiler. Regieassistenz Martin Bunz und Constanze Renner. Musik Peter Keitzer, Regie Kirstin Petri. Produktion Südwestrundfunk 2019. Dramaturgie Uta Maria Heim.